75. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die philosophische Sprache ist ungesucht, das Leben sei wie die Rede, Stufen der sittlichen Vervollkommnung. Du beschwerst dich, dass meine Briefe an dich mit wenig Sorgfalt geschrieben seien. Allein, mein Freund, wer recht sorgfältig sprechen will, spricht affektiert. Wie meine Rede wäre, wenn wir zusammensäßen oder Lust wandelten, ungesucht und unbefangen, so sollen auch meine Briefe sein. Sie sollen nichts Gemachtes, nichts Gekünsteltes haben. Wenn ich es könnte, so wollte ich lieber zeigen, was ich denke, als aussprechen. Auch wenn ich mit dir spräche, würde ich nicht mit den Füßen stampfen, noch die Arme in Bewegung setzen oder die Stimme erheben. Alles dieses würde ich den Rednern überlassen, zufrieden, meine Gedanken dir mitzuteilen, die ich so wenig ausschmückte, als hinwerfe. Nur von dem einen würde ich dich zu überzeugen wünschen, dass die Ansichten, welche ich ausspreche, wirklich die meinigen sind und dass ich sie mit Liebe hege. Anders küsst man seine Geliebte, anders seine Kinder, aber auch in dieser so reinen, so leidenschaftlosen Liebkosung offenbart sich zur Genüge der zärtliche Affekt. So will ich auch wahrlich nicht, dass die Rede nüchtern und trocken sein soll, wenn sie von so großen Dingen handelt. Die Philosophie verzichtet nicht auf geistreiche Behandlung, aber viele Mühe, auf die Worte zu verwenden, ist nicht Not. Unser oberster Grundsatz sei, zu reden, was wir denken, und zu denken, was wir reden. Unser Wort stimme mit unserem Leben überein. Der hat sein Versprechen erfüllt, der, du magst ihn sehen oder hören, immer derselbe ist. Wir werden sehen, wie er ist, wie groß er ist, wenn er stets einer ist. Unsere Worte sollen nicht unterhalten, sondern nützen. Bietet sich jedoch der Rednerschmuck dar, ohne ihn ängstlich suchen zu müssen, oder kostet er uns nur wenig, nun, so möge er immer zur Hand sein und die schönsten Gegenstände begleiten. Nur sei er von der Art, dass er mehr die Sache als sich ins Licht stelle. Andere Wissenschaften sind gänzlich Sache des Geistes. Hier betreiben wir die Angelegenheit des Herzens. Der Kranke fragt nicht, ob sein Arzt ein Redner sei, doch wenn sich's trifft, dass der Mann, der ihn heilen kann, auch mit Geschmack über das, was er zu tun hat, zu sprechen weiß, so wird er sich's gerne gefallen lassen. Nur hat er keinen Grund, sich besonders Glück zu wünschen, einem beredten Arzt in die Hände gefallen zu sein. Es ist dasselbe, wie wenn ein geschickter Steuermann zugleich auch schön ist. Wozu meine Ohren kitzeln, wozu mich angenehm unterhalten? Es handelt sich um andere Dinge. Ich muss gebrannt, geschnitten, streng gehalten werden. Dazu bist du berufen worden. Du sollst eine veraltete, schwere, allgemeine Krankheit behandeln. Deine Aufgabe ist so groß als die des Arztes bei einer Pestseuche. Und du bemühst dich um die Worte? Sei mehr als zufrieden, wenn es dir gelingt, die Sache zu bewältigen. Es ist so vieles zu lernen, wann wirst du es lernen? Wann wirst du es so in dir befestigen, daß es dir nicht entfallen kann? Wann wirst du es anwenden? Denn hier genügt es nicht, wie in andern Dingen, das Gelernte nur dem Gedächtnis übergeben zu haben, man muß es im Handeln erproben. Nicht wer es weiß, sondern wer es tut, ist der Glückliche. Wie aber? Gibt es keine Stufen unter diesem Glücklichen? Ist unmittelbar unter dem Weisen eine unendliche Kluft? Ich glaube nicht, denn wer fortschreitet, gehört zwar noch zur Zahl der Unweisen, ist aber gleichwohl von diesen durch einen großen Abstand getrennt. Auch unter den Fortschreitenden selbst sind große Unterschiede. Sie teilen sich nach der Annahme einiger in drei Gattungen. Die erste besteht aus solchen, welche die Weisheit noch nicht erreicht haben, aber schon in ihrer Nähe angelangt sind. Wer übrigens einem Orte nahe steht, befindet sich darum immer noch außer demselben. Wer diese seien, fragst du? Diejenigen, welche alle Leidenschaften und Fehler abgelegt, die alles gelernt haben, was sie in sich aufzunehmen hatten, aber noch ist ihr Selbstvertrauen unerprobt, sie haben ihre Tugend noch nicht in der Übung, doch schon können sie in das, was sie abgetan, nicht wieder geraten. Sie sind so weit, dass ein Rückfall nicht möglich ist, allein sie sind sich dessen noch nicht klar bewusst. Wie ich in einem meiner Briefe sagte, sie wissen nicht, was sie wissen. Schon ist ihnen das Glück geworden, ihrer Tugend zu genießen, aber noch nicht auf sie zu bauen. Einige bestimmen diese Gattung von Fortschreitenden so, dass sie sagen, diese seien den Krankheiten der Seele schon entgangen, aber noch nicht ihren Affekten, und noch stehen sie auf schlüpferigem Boden, weil niemand ganz außer der Gefahr des Schlechten sei, außer wer das Schlechte ganz von sich geschafft habe. Aber dies hat niemand getan, der nicht an dessen Statt die Weisheit in sich aufgenommen. Wie sich aber die Krankheiten der Seele von ihren Affekten unterscheiden, habe ich schon mehrmals gesagt, will es dir jedoch aufs Neue in Erinnerung bringen. Krankheiten sind veraltete, verhärtete Gebrechen wie Habsucht, übertriebener Ehrgeiz. Wenn diese einmal des Gemütes sich bemächtigt haben, so halten sie es gebunden und sind seine dauernden Übel. Um es kurz zu bezeichnen, Krankheit ist ein in der Verkehrtheit beharrendes Urteil, als ob in einem sehr hohen Grade begehrenswert sei, was es nur in einem sehr geringen ist. Oder, wenn du lieber willst, sie ist ein übertriebenes Streben nach Dingen, nach welchen wir kein lebhaftes oder gar kein Verlangen tragen sollen. Oder auch, sie ist die Überschätzung dessen, was einen unbedeutenden oder gar keinen Wert hat. Affekte sind verwerfliche, schnelle und heftige Aufregungen des Gemüts, die häufig wiederholt und vernachlässigt eine Krankheit verursachen, wie ein einzelner Katarrh, der noch nicht bleibend geworden, einen Husten herbeiführt, ein veralteter aber und anhaltender, die Schwindsucht. So sind also die am weitesten Fortgeschrittenen von Krankheit frei. Aber Affekte empfinden sie noch, so nahe sie auch dem Vollendeten stehen. die zweyte gattung besteht aus solchen die zwar die schlimmsten übel und schwächen des gemüths abgelegt haben aber dabey doch nicht im sichern besitze ihrer selbst sind daß sie nicht wieder in den früheren zustand zurückfallen könnten die dritte gattung ist frey von manchen und wichtigen gebrechen aber nicht von allen sie hat sich der habsucht entledigt aber noch fühlt sie den affekt des zorns sie wird nicht mehr von der wollust angefochten aber noch immer von dem ehrgeiz sie hat keine begierden mehr aber noch furcht und bey dieser furcht ist sie genugsam fest gegen einiges gegen anderes wieder schwach sie verachtet den tod und zittert vor dem schmerz hier laß uns mit unserem nachdenken verweilen wohl uns wenn wir auch nur in diese zahl aufgenommen werden bey sehr glücklicher naturanlage bey ernstem anhaltendem und angestrengtem eifer kann auch die zweite stufe errungen werden doch schon diese dritte gattung ist nicht zu verachten bedenke wie viel des bösen um uns her ist siehe wie keine schlechtigkeit ohne beispiel ist welche fortschritte die verderbnis täglich macht wie viel öffentlich und in der stille gesündigt wird und du wirst einsehen daß wir schon genug erreicht haben wenn wir nicht unter den schlimmsten sind aber sagst du ich hoffe es zu einem höheren grade bringen zu können ich wünsche uns dies mehr als daß ich es versprechen möchte wir sind in beschlag genommen wir ringen nach der tugend während laster uns umstricken ja ich schäme mich es zu sagen wir widmen dem Guten nur so viel Zeit, als wir übrig haben. Aber welch herrlicher Lohn erwartet uns, wenn wir von unseren Zerstreuungen und den so festhaftenden Übeln uns losreißen. Nicht Begierde, nicht Furcht wird dann uns umtreiben. Unangefochten von Schrecknissen, unbefleckt von Lastern, werden wir weder vor dem Tode noch vor den Göttern beben. Wir werden erkennen, dass der Tod kein Übel, die Götter nicht böse sind. Was schaden kann, ist nicht minder schwach, als was Schaden leiden kann. Das Beste hat keine schadende Kraft. Unser wartet, sind wir einmal aus diesem Schlamm hinaus, auf jene freie Höhe gelangt, heitere Ruhe der Seele und, nach Verbannung aller Irrtümer, vollkommene Freiheit. Welche Freiheit? Fragst du. Vor Menschen sich nicht zu fürchten, noch vor den Göttern. Nichts Schimpfliches und nichts Ungemäßigtes zu wollen, über sich selbst die vollkommenste Gewalt zu haben. Es ist ein unschätzbares Gut, sein eigen zu werden. Ende von 75. Brief.